downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 6 und gleichzeitig unsere letzte Preview-Folge, bevor die Saison losgeht. Wir sind heute in der Southwest Division. Wir müssen ganz ehrlich sagen, die Previews haben bisher richtig Spaß gemacht, aber wir sind auch froh, dass es langsam losgeht, glaube ich. Ja, genau. Also ich glaube, wir haben nochmal richtig Bock auf den heutigen Pod. Und feuern aus allen Rohren, was die Previews betrifft, aber freuen uns dann auch darauf, dass es nächste Woche dann mit ein paar anderen Sachen weitergeht. Ist für euch und für uns sicherlich auch eine coole Gelegenheit, ein paar andere Sachen anzusprechen. Nächste Woche vielleicht schon mal als kleiner Sneak Preview werden wir euch einen kleinen Award-Podcast geben. Ihr habt ja hoffentlich schon fleißig abgestimmt bei uns auf der Homepage. Könnt ihr also immer noch machen. Wir werden dann einen Gewinner auserkehren. Nee, sagt man gar nicht. Was machen wir? Ein Winner wird auserkoren, so rum. ja, ihr könnt was gewinnen, macht fleißig weiter mit, ihr habt noch ein paar Tage Zeit und dann in unserem Award-Podcast werden wir dann releasen, wer unser kleines Geschenk nach Hause geschickt kriegt. Bevor wir mit der Southwest anfangen, gibt's wie immer so einen kleinen Newsflash, dieses Mal mit vornehmlich schlechten Nachrichten eigentlich. Wir haben uns mal die Mühe gemacht, eine kleine Verletztenliste aufzustellen. In der letzten Woche war es ja ganz frisch. Sonntagabend kam gerade die Nachricht raus, dass Kevin Durant für 6 bis 8 Wochen raus sein wird. Er wird jetzt sogar auch operiert. Insofern ist schon operiert worden, ja. Bradley Beal hatten wir schon erwähnt. Rondo mit seinem Handbruch hatten wir erwähnt. Swaggy P hatten wir erwähnt. Und jetzt kommen halt noch ein paar Leute dazu. Ich zähle mal einfach durch, ohne wirklich zu sagen, wer jetzt am längsten ausfällt oder für welches Team das am schlimmsten wirkt, aber einfach die Quantität der ganzen Sache. Also Raymond Felton ist raus, Big Baby ist raus, Kyrie Irving ab und zu, Xavier Henry ist raus, wird sogar in Deutschland operiert, so wie zum Beispiel Kobe vorher. Larry Sanders ist raus, Andrea Bagnani ist raus, Kyrie Leonard ist wahrscheinlich im Opener der Season nicht dabei, so wie es jetzt aussieht, hat auch in der Preseason nicht viel gemacht. Steve Nash hat sich beim Koffertragen verletzt, Brook Lopez ist raus, Jody Meeks ist raus, David West ist raus, Paul Pierce ist raus. Sieht für einige Teams ziemlich bitter aus, gerade wenn du eine ordentliche Vorbereitung machen willst. Ja, auf jeden Fall. Ich würde vielleicht 3 Spieler kurz nochmal hervorheben wollen. David West hat sich gestern Nacht verletzt beim Preseason-Spiel gegen die Dallas Mavericks. Sah echt fies aus und ist auch nicht wirklich ein Spieler, bei dem man denkt, dass wenn er länger auf dem Boden liegt, er irgendwie simuliert. Also ist ein harter Hund. Lag minutenlang auf dem Court, hat sich richtig krass den Knöchel umgeknickt. Unter euch sind sicherlich auch einige Baller, die wissen, wie das tut, wenn man irgendwie umknickt. Bei ihm war es sogar so krass, dass er den Schuh verloren hat dabei. Das ist sicherlich auch sehr schwer für das Team, weil ja David West die Seele des Pacers-Teams ist, soweit sie noch vorhanden ist. Andere wichtige Verletzungen, du hast eben erwähnt, Jody Meeks. Du hast ihn im Preview eigentlich ganz gut gefeatured und hast gesagt, dass er einer der Core Components des Teams ist. 6 bis 8 Wochen Rücken ist auch nicht so gut, gerade für einen Shooter. Ja, wird sich zeigen, wie sie das kompensieren können. Für mich der letzte, den man noch hervorheben muss, auch wenn es jetzt nur 1 bis 2 Wochen sind, Brook Lopez. Sobald Brook Lopez und das Wort Fuß in einem Satz fallen, schrillen bei mir die Alarmglocken. Auch wenn es jetzt nur, Zitat, ein mild foot sprain ist, hört sich das nicht gut an. Also ich hoffe, dass es auf jeden Fall nicht wieder mit dieser Fußmiserie weitergeht. Ja, wir hatten in unserem Preview für Brooklyn ja auch drüber gesprochen, dass die Saison wahrscheinlich mit seiner Gesundheit steht und fällt. Und ähnlich wie bei dir wird mit Sicherheit im Management von Brooklyn jede Alarmglocke geschrillt haben, als er schon wieder vom Platz gegangen ist. Paul Pierce zum Beispiel auch, ich glaube auch umgeknickt, kam nochmal wieder im Preseason-Spiel, ist dann nochmal rausgegangen in die Kabine. Glaube nicht, dass das jetzt über mehrere Wochen ist, aber ähnlich wie bei David West, wie man so schön sagt, alte Knochen heilen nicht mehr so schnell. Insofern, ja, werden die Jungs aufpassen müssen, dass sie einen ordentlichen Saisonstart hinlegen können. Ja, zum Thema alte Knochen heilen nicht mehr so schnell, werde ich jetzt auch ein bisschen zynisch Derrick Rose erwähnen müssen. Ich möchte mich ein bisschen sprechen über das Preseason-Spiel zwischen Atlanta und Chicago. Ich dachte es mal ganz nett zu erwähnen, wie Dennis Schröder so in der Preseason gespielt hat. Ich denke, das ist für euch auch sehr interessant, um mal zu hören, okay, er hatte eine Chance. Wir haben es ein bisschen schon angesprochen. Meine Wette war da ein bisschen pessimistisch. Ich habe gesagt, er spielt unter 15 Minuten im Schnitt. Das hast du gesagt, das hoffst du nicht und bist gegengegangen. Ja, einfach nur vielleicht als Recap. Der hat ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Statistisch gar nicht mal so prägnant. Ich glaube, 5 von 10, 12 Punkte, 4 Assists, irgendwie sowas. Aber hat wirklich Eier gezeigt und hat entscheidende Körbe gemacht und Körbe vorbereitet. Gerade am Ende, kurz vor Schluss, da kam dann noch Jimmy Butler, genau, mit seinem Dreier am Buzzer. Aber sonst hätte Schröder tatsächlich für Atlanta das Spiel gewonnen. Und wir haben uns eben nochmal die Highlights angeguckt. Gute Defense, hat schön seinen Speed genutzt, um in die Zone vorzudringen. Freut man sich wirklich. Und dann fragt man sich, wieso er gestern Nacht 1:25 spielt beim Preseason-Spiel. Also vielleicht noch meine 2 Cent dazu. Wieso 1:24? Das zeugt für mich, wenn er ein DNP bekommen hätte, wäre das für mich okay. Vielleicht braucht er ein bisschen Pause, hat viel gespielt beim letzten Spiel. Gibt der Coach ihm eine Auszeit, guckt, was der andere Backup kann. Aber 1:24 ist ein bisschen eine Ohrfeige, oder? Was meinst du? Ja, und das so sehr ich ihm den Erfolg gönne und so sehr ich es mir wünschen würde, dass er als deutscher Nationalspieler in der NBA richtig Fuß fasst, bin ich von seiner, was man so am Rande mitkriegt, das ist natürlich immer schwer aus der Ferne zu sagen, aber von seiner Persönlichkeit nicht so ganz überzeugt, was sowas wie Demut, harte Arbeit, auf den Coach hören, sich Sachen sagen lassen, mal keine Widerworte geben und sowas alles. Ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, ohne es jetzt zu wissen, und vielleicht tue ich ihm da Unrecht, dass so ein Spiel, wo er das Spiel beinahe gegen Chicago gewinnt, gegen Derrick Rose ein gutes Spiel macht, ein bisschen dazu führt, dass er Oberwasser gekriegt hat, das vielleicht im Training hat raushängen lassen und dass das so ein kleiner Denkzettel vom Coach sein könnte. Ja, Mike Budenholzer, der Coach von Atlanta, auch nicht unbedingt jemand, der sowas auf sich sitzen lassen würde. Alte San Antonio-Schule, glaube ich. Ja, nicht unbedingt vorteilhaft. Werden wir sehen, wie sich das entwickelt und wie viel Spielzeit er bekommt zu Beginn der Saison. Ja, ich glaube, wir steigen dann direkt auch ein in die Previews, vielleicht zu euch zur Übersicht. Zuerst sind die Mavericks dran, die Mavs. Wir gehen wieder alphabetisch vor, danach kommt Houston, die Rockets, dann werden wir Memphis besprechen, als viertes Team folgt dann New Orleans, die Hornets, die jetzt wieder Hornets heißen und dann den Champion, San Antonio. Ach nee, Quatsch, die Hornets sind ja wieder richtig, die Pelicans, ich habe es noch falsch aufgeschrieben. Ja, ich finde es auch ganz witzig, dass wir mit Cleveland begonnen haben tatsächlich jetzt, mit einem der heißen Favoriten und mit San Antonio aufhören. Ich glaube, das ist ganz rund. Ja, fangen wir an direkt bei den Dallas Mavericks. Ich muss mich jetzt ein bisschen zügeln, weil ich sehr, sehr viel Bock habe auf diese Mannschaft dieses Jahr. Aber wie wir das immer so machen, erstmal, wie haben sie letztes Jahr gespielt? 49 Siege, sind dann letztlich Achter geworden, haben eine sehr, sehr respektable Serie gegen San Antonio gespielt. 7 Spiele. Buzzer von Vince Carter, war alles dabei, Wahnsinnsserie. Ja, auf jeden Fall. Hätten wahrscheinlich auch wenige nur so gedacht, auch ich als Dallas-Fan muss ich weiß nicht, ob ich mich überhaupt schon geoutet habe bisher, also definitiv, ihr werdet es aber wahrscheinlich auch jetzt hören, beim diesjährigen oder beim Podcast und dem Preview von den Mavs. Ja, ich glaube, gute Saison im brutalen Westen gespielt, wahnsinnige Offensive, also ein Feuerwerk. Ich glaube, das wird diese Saison nahtlos sich fortsetzen. Letztes Jahr 3. Liga weit im Offensivrating, 2. in der 3-Point-Percentage, die drittwenigsten Turnovers. Es gab nur einen Spieler mit mehr als 1,5 Turnovern. Das fand ich echt super und 4. Field Goal Percentage. Monta Ellis wurde transformiert. Wer hätte es gedacht, wird zu einem spielintelligenten Spieler, der mit die Offensive bestimmt. Hat, glaube ich, die meisten Drives in der ganzen Liga gehabt, also Züge zum Korb. Ist punkten 5 Spieler zweistellig. Wird jetzt noch ein bisschen drüber zu sprechen sein. Du wirst es hier gleich erwähnen, die Abgänge. Sean Marion und Carter sind nicht mehr mit von der Partie. Da wird man gucken, wie das aufgefangen wird. Aber alles in allem wahnsinnige Coaching-Leistung halt. Du hast es eben schon erwähnt. Meiner Ansicht nach, viele sagen dann immer, ja, Rick Carlisle, zweitbester Coach. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Spielermaterial, was er zur Verfügung hatte, würde ich sogar einen Case machen, dass er jetzt die Playoffs mal rausgenommen, aber auch da einen Wahnsinnsjob gemacht hat und sich auch vor Popovic nicht verstecken muss. Also du hast gesehen, in der Serie gegen San Antonio, wie er da halt Zone hat spielen lassen. Die ersten beiden Spiele war halt San Antonio komplett überrumpelt, muss ich dazu sagen. Ja, absolut. Also gerade die Transformation, wenn man so will, von Monte Ellis, der dafür bekannt war, viele Schüsse, wilde Schüsse, unpräzise Schüsse, in der Serie gegen San Antonio, du hast gerade schon angesprochen, unheimlich viele Drives, unheimlich wichtige Körbe, wenig schlechte Würfe genommen, kaum zu verteidigen. Wahnsinn, ja. Die Offseason von Dallas, einiges los. Ich glaube, fast in der NBA mit das größte Hin und Her, größte Gerangel, was es unter den Teams so gab. Also ich versuche mal zusammenzufassen und wahrscheinlich werde ich einen vergessen. Weg sind Sean Marion, Vince Carter, José Calderón, Samuel D'Alembert, Shane Larkin, Wayne Ellington, genau, und DeJuan Blair. Dazugekommen sind Chandler Parsons, Jamir Nelson, Tyson Chandler, Ray Felton. Was schon, also nur um die Majors mal zu nennen. Du wirst als Dallas-Fan wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gefunden haben. Was sage ich dazu? Als New York-Fan, auch das wisst ihr schon aus den vorherigen Podcasts, glaube ich, dass ein Weggang von Calderón, du hattest gerade die Turnovers angesprochen, nicht so ganz einfach ist. Und ich bin heilfroh, dass ihr Ray Felton bekommen habt und wir den nicht mehr haben. Allerdings ist er jetzt erstmal für 10 Tage verletzt. Ich hoffe für euch, dass er auch nicht viel spielen wird. Glaube ich aber auch nicht, weil Jamir Nelson, gerade den sie als Veteran geholt haben, die zweite Rolle am Point Guard spielen wird, nach Devin Harris, genau. Chandler Parsons, der Mega-Deal der Saison. Tyson Chandler, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Letztes Jahr in New York war ich enttäuscht. Ich glaube, er hatte keinen Bock, er war dauernd verletzt. Jetzt ist er wieder in seiner alten Heimat, mit denen er Meister geworden ist. Er kennt noch viele Jungs von denen. Klar, hat er noch ein bisschen was im Tank. Ich bin gespannt. Ja, also vom Trade hat so seine Schattenseiten, der große Trade mit den Knicks. Ich finde es interessant, dass genau unsere beiden Teams sind. Wer da den Trade gewonnen hat, wird sich zeigen. Ein paar Assets, die ein bisschen wehtun vielleicht, oder ein Asset war der Second Rounder halt, den ihr bekommen habt, wo ihr vielleicht auch noch einen Spieler rausbekommen habt, der im Endeffekt was wird. Wird man sehen. Shane Larkin, den ihr bekommen habt, den letztjährigen First-Rounder, bin ich nicht so überzeugt von. Ich bin nicht so happy darüber, dass wir Felton haben. Ich hoffe auch, dass er nicht so viel spielt, muss ich sagen. Aber dafür hat man halt mit Jamir Nelson, wenn man jetzt zu Dallas blickt, halt einen super Veteran. So einen willst du halt eigentlich haben. Also einer, der gut schießen kann, der sich nicht so viele Fauxpas leistet, der die Liga kennt, der ein bisschen den Ball bringt und auch nur mal 20 Minuten spielt. Ne? Ich bin ganz happy damit. Ja, und diese Rolle hat ja letztes Jahr Calderón im Grunde perfekt ausgefüllt. Dann ist auch die Transformation für die anderen Jungs nicht so schwer, dass sie sich an einen neuen Point Guard Stil gewöhnen müssten, weil Jamir Nelson eine ähnliche Rolle spielen wird, denke ich. Genau. Ja, ich muss jetzt allerdings einen Wermutstropfen loswerden. Das dauert vielleicht auch jetzt einen Tick. Und zwar, was mir halt immer sehr wehtut irgendwie, ist seit einem Jahrzehnt, ist Dallas sehr aggressiv, was Picks betrifft. Sie traden sehr viele Picks, allein 2 First-Rounder für einen Jason Kidd-Trade. Sie hatten dieses Jahr keinen First-Rounder wegen dem Lamar Odom-Trade. Da dreht sich jetzt Nowitzki auf die andere Seite in den Staaten im Bett, hat mit den Augen gerollt. Damals dachte man, hey, krass, krasser Stil von den Lakers, eben bester Six-Man der Vorsaison, absolutes Desaster gewesen. Aber wieso ich das erwähne, ich würde jetzt ganz gerne mir kurz mal die Mühe machen, dir die letzten 10 Drafts nochmal anzuschauen, der Mavs, was sie so gemacht haben in den First Rounds. Dieses Jahr hatten sie keinen First Rounder. Letztes Jahr haben sie Shane Larkin an Position 18 gedraftet. Wen hätten sie noch draften können? Tony Snell, Giorgio Deng, Tim Hardaway Jr., du kennst ihn. Wären nur ein paar, also vielleicht vorweg. Klar, ich nehme jetzt die Leute raus, die auch was geworden sind. Das ist immer ein bisschen Gamble, aber trotzdem. 2012 haben sie Jared Cunningham an 24. Stelle gedraftet, nicht mehr in der Liga. Hätten auch Miles Plumlee, Festus Ezeli oder Draymond Green nehmen können. Das Vorderjahr, das 2011 hatten sie keinen First Rounder. 2010 haben sie Dominic Jones an 25. Stelle gedraftet. 2 Jahre am Ende der Bank versauert. Sie hatten Quincy Pondexter, Gravis Vasquez oder Lance Will Make Him Dance draften können. 2009 hatten sie Rodrigue Bobois, hatte sicherlich ein, zwei Momente. Ich glaube, als Rookie hat er 49 oder 50 gescored. gegen Golden State, hätten aber auch Taj Gibson, Jody Meeks oder Danny Green nehmen können. Roddy Bobert auch nicht mehr in der Liga. 2008 und 2007 jeweils keine First Rounder. 2006 Mo Agar, wer kennt ihn nicht, Maurice Agar, an 28. Stelle. Alternativ wäre auch Paul Millsap oder Daniel Gibson zu haben gewesen. Und 2005 und 2004 jeweils keine First Rounder. 2003 Josh Howard. Das ist derjenige, der eingeschlagen ist. Aber ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich weiß nicht, deine Reaktion? Also wenn ich die Namen auf deinem Zettel so runterlese, A, gehört eurer Scouting-Abteilung der Arsch versohlt für das, was die gemacht haben. Und B, könntest du vielleicht einen Case machen, dass die Leute, die ihr verpasst habt mit euren Picks, es in die Playoffs schaffen würden. Wenn du einen Frontcourt von Taj Gibson, Paul Millsap hast, dazu hast du Lance, dazu hast du Tim Hardaway, könnte schlechter gehen, ne? Ja, definitiv. Ja, genau das andere Extrem werden wir halt haben, wenn wir über San Antonio sprechen werden, glaube ich. Ne? Die mit späten Draftpicks, also man muss es natürlich sagen, ist die Frage, wie viel du rausholen kannst aus Leuten, die, wenn du permanent von 20 bis 30 pickst, aber innerhalb von 10 Jahren wäre schon mal gut, wenn einer dabei wäre. Naja, kommen wir zu dem Ausblick. Für mich nach wie vor eine Top-Offensive, wird sogar noch krasser, glaube ich, werden mit Chandler Parsons in dem Fall nächstes Jahr. In der Preseason hat er sich schon sehr gut gemacht. Ich glaube, der passt super da rein mit seinem Slashing, mit seinen Dreier, mit seiner Spielintelligenz. Ich freue mich da sehr drauf. Sie werden sehr modernen Ball, sehr schnellen Ball spielen. Und ich traue ihn auch dazu, defensiv eine Schippe draufzulegen mit Tyson hinten in der Mitte. Hast du ein bisschen was Stabileres als mit Sam D'Alembert irgendwie, der doch... Ja, nichts Halbes und nichts Ganzes war, genau. Und ich glaube auch, dass Carlisle es gut schaffen wird, die Minuten halt in den Griff zu bekommen. Anders als viele Coaches, auch vermeintliche Top-Coaches wie Thibs oder andere, die Stars viel zu viel spielen lassen werden. Ich glaube, ja, da kommen wir auch in meiner Wette nochmal zu, aber ich glaube, das wird ein cooles Team. Ja, dass es ein cooles Team wird, steht, glaube ich, außer Frage. Also ich glaube auch, das sehen wir gleich in der Preview oder in der Prediction nochmal, da habe ich es auch besser als im letzten Jahr. Du hast gerade angesprochen mit den Minuten und ich glaube, das muss er auch. Ich glaube, gerade mit deinen zwei Stars, ich meine, Tyson Chandler ist für mich noch ein Star, ist noch nicht so lange her, dass er Defensive Player of the Year war, und Dirk musste die Minuten für die beiden Jungs ein bisschen aufpassen, dass sie zu den Playoffs noch einigermaßen frisch sind, weil ich hatte es gerade angesprochen, Tyson Chandler im letzten Jahr bei den Knicks auch eine Verletzungshistorie. Und dann, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass Chandler Parsons halt blossomt, wie die Amerikaner so schön sagen, also nochmal aufgeht wie eine Blume sozusagen. Das muss er dann auch, weil wenn du Dirk ein bisschen länger sitzen lässt und wenn du Tyson Chandler ein bisschen länger sitzen lässt, Jamir Nelson ist auch nicht mehr der Jüngste, dann muss so ein Chandler Parsons oder müssen Monte Ellis eben auch mal das Heft in die Hand nehmen können. Ich traue denen das ohne weiteres zu, aber es ist natürlich eine neue Rolle, die er spielen muss, weil er sich im letzten Jahr im Zweifel nicht zurücklehnen, aber ein bisschen hinter Dwight Howard und James Harden verstecken konnte. Das kann er jetzt, glaube ich, nicht mehr. Er hat jetzt den großen Vertrag bekommen. Meiner Meinung nach ist der Vertrag nicht auf die Leistung, die er gebracht hat, sondern auf die Leistung, die sie ihm potenziell zuschreiben. Deswegen ist das auch völlig okay. Wenn er eine gute Saison spielt, dann ist es ein guter Vertrag. Du hast gesagt, er passt gut zu Dallas. Und deswegen, um meinen Player to watch dann direkt abzuhaken, dann haben wir das auch, ist es auch Chandler Parsons. Der große Vertrag muss gerechtfertigt werden. Ich glaube, das kann er. Seine Rolle in puncto Minuten und Verantwortung wird nochmal ein bisschen größer. Und ja, ich glaube, er passt gut ins Team. Ja, ich glaube auch. Ich muss sagen, so viel Druck sehe ich bei ihm nicht unbedingt, weil er trotzdem die dritte Option sein kann. Also ich glaube, offensiv ist da schon noch Ellis und Nowitzki vor ihm. Ich glaube, er ist so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser halt, ne? Dass er ein bisschen, wenn Dirk mal rausgeht, dass er da ein bisschen kreieren soll und auch mal das Team irgendwie mit einem Scoring Run oder so über Wasser hält, wenn du Anfang des dritten Viertels oder sowas, dass da auch mal irgendwie 5-6 Dreier machst im Spiel. Also nicht pro Spiel, sondern hier und da mal. Und das traue ich ihm auch zu. Großes Ding natürlich bei einem veteranengespickten Team ist die Gesundheit. Ich glaube, dass die Mavs weniger volatil sein werden, so was die Gesundheit betrifft, wenn sie hier und da Spieler vermissen. Ich glaube, dass es sehr wohl ein großes Problem sein kann, wenn einer der Hauptspieler viele Zeit vermisst. Oder verpasst besser. Ich glaube, das kann ein Problem sein. Gerade Alice, Dirk natürlich oder auch Tyson Chandler, wenn die, sage ich mal, mehr als 25 Spiele verpassen, dann wird's eng. Aber sonst so 5-6 Leute mit 5-10 Spielen, das kann kompensiert werden. Meine Player to watch, Plural in dem Fall, sind die Point Guards. Ich weiß nicht genau, ich hoffe sehr auf Jimmy Nelson, du hast es eben schon gehört. Devin Harris ist jetzt nicht unbedingt der größte Spielgestalter vor dem Herrn. Kann sicherlich, hat noch einen ganz guten Drive, aber ist jetzt auch nicht mehr der explosivste Spieler. Ich glaube, du musst halt gucken, dass du einen dass du eine gute Mischung von den Spielern bekommst. Du wirst viele Spieler oder Spiele haben, wo du 3-4 Point Guards spielen hast. Manche werden dann ein Spiel gar nicht spielen und danach 25 Minuten. Genau. Wer sticht davon hervor? Wer passt am besten? Das ist so eine Sache, die sich rauskristallisieren wird. Ich glaube tatsächlich, dass Raymond Felton, wenn er sich nicht irgendwie zusammenreißt, auch irgendwie ein potenzieller Kandidat ist, gecuttet zu werden während der Saison. Das kann ich durchaus sehen, weil vor allem Gael Mackel, der letztes Jahr sehr wenig gespielt hat, war zweifacher MVP in der israelischen Liga. Hört sich vielleicht jetzt erstmal komisch an, aber ich mag den Jungen. Hat Potenzial, hat eine gute Preseason gespielt, gestern gegen Indiana, dicker R gezeigt. Ja, mein Tipp für die Saison deshalb, 52 Siege, 30 Niederlagen. Ich sehe sie 3 Spiele besser. Und ich glaube, dass sie vor allem in den Rankings, wir kommen nachher noch darauf, ein paar Plätze gut machen werden. Also ich sehe sie dann eher rund um den 5., 6. Platz. Heißt also, die Dallas-Fans sind ein bisschen realistischer als die Knicks-Fans vielleicht, weil ich mich bei den Knicks doch ziemlich aus dem Fenster gelehnt hatte. Ich dachte, du gehst jetzt auch ein bisschen offensiver ran. Ich habe Dallas nämlich tatsächlich bei 55 Siegen. Ich glaube, dass sie eine sehr gewichtige Rolle in einer sehr starken Western Conference, wie im letzten Jahr, auch mitspielen werden. Und mit den Verbesserungen durch Chandler Parsons, Tyson Chandler und, gut, der Abgang von José Calderón hatte ich erwähnt, aber dem Auffangen durch Jamir Nelson, glaube ich, dass schon 5 bis 6 Siege mehr drin sind. Gesetzt den Fall, die Jungs bleiben verletzungsfrei, aber das haben wir ja bei jedem Team. Die Wette, die ich dir anbiete, 19 Mal, seitdem es die Einführung der 3-Punkte-Linie 1979 in der NBA gab, 19 Mal ein Spieler es geschafft, 50, 40, 90 aufzulegen. Um das zu erklären, 50% aus dem Feld, 40% von der Dreierlinie, 90% von der Freiwurflinie. Dirk hat das einmal geschafft, 2006, 2007, war dann unheimlich oft knapp dran. Und ich sag, dieser ist es wieder soweit. Ja, letztes Jahr, glaube ich, hat ihm nur ein paar Prozentpunkte gefehlt. War zweitbester Freiwurfschütze der Liga mit 89,4 oder so. Und ich glaube, das war ein entscheidender Punkt, der ihm dann gefehlt hat. Oder es waren halt 39,8 oder so. Aber ich nehme sie einfach mal an, sage ich mal, um ein Kontra zu geben. Aber ich würde es ihm wünschen. Also so ein Shooter macht halt immer sehr, sehr viel Spaß, ihm zuzuschauen. Und ich glaube, er hat das in sich. Meine Wette an dich. Ich sage, dass nur 2 Spieler durchschnittlich länger als 32 Minuten auf dem Feld stehen werden. Und diese 2 Spieler, ich kann sie direkt auch benennen, werden meiner Ansicht nach Monta Ellis und Chandler Parsons sein. Ich sage, kein Spieler spielt mehr als 32 Minuten außer den beiden. Die nehme ich nicht an, weil das ja im Grunde so ein bisschen das supportet, was ich gerade auch gesagt habe, dass Carla ein bisschen die Minuten von Dirk, von Tyson, von Jamie Nelson ein bisschen managen muss, dass Parsons und Monta Ellis mehr Verantwortung übernehmen. Nehme ich nicht an, weil ich tatsächlich glaube, dass es genau so kommen kann. Ja, okay. Also ich denke, es wären sonst nur Tyson Chandler und Nowitzki, die möglicherweise ähnlich viele Minuten hätten spielen können, weil die Point Guards sich gegenseitig ein bisschen die Minuten wegnehmen. Wir haben jetzt noch nicht ganz so viel darüber gesprochen, wie sehr der Abgang schmerzt von Sean Marion und Vince Carter als 6. Mann, Sean Marion als Schweizer Taschenmesser defensiv. Das fehlt ihnen vielleicht so ein bisschen, ein Defensivverteidiger. Da würde ich halt ganz gerne noch ergänzen, dass sie Al-Farouq Aminu von New Orleans geholt haben, der von den Clippers gedraftet wurde, recht hoch, ich glaube an 7. Stelle oder so, dann mit dem Eric Gordon Trade halt nach New Orleans verschifft worden ist. Ich glaube, der kann von der Bank kommen und wahnsinnig guter Offensiv-Rebounder für die 3, schlechter Schuss, aber ein guter Verteidiger. Ich glaube, so einer kann ruhig mal 20 Minuten spielen und ein X-Faktor sein. Also da freue ich mich, dass sie ihn geholt haben, auch für recht wenig Geld. Richard Jefferson, auch einer so einer Veteran, die du halt brauchst, wenn du irgendwie auch einen Playoff-Run haben möchtest. So Low-Risk, High-Reward-Trade beziehungsweise Akquisition. Greg Smith haben sie noch geholt. Auch so jemand, also der hat bei Houston gespielt, übrigens auch jemand, den sie weggeschnappt haben. durchaus ein ganz guter, passabler Backup-Vierer, ne? Der ein paar Minuten halt ein bisschen den Mund aufmacht und ein paar Rebounds schluckt. Und wen haben sie noch? Mal schauen, ob er einen garantierten Vertrag bekommt. Charlie V. Make it rain. Hat gestern wieder ein grandioses Preseason-Spiel gemacht. 4 von 13, schön 8 Dreier geballert oder so. Ich hoffe nicht, dass er einen Vertrag bekommt, aber witzig wär's. Kommen wir zum zweiten Team, die Houston Rockets. Letztes Jahr mit 54 Siegen, 28 Niederlagen, Vierter im Westen, Homecourt. Nur um mit dem Buzzerbeater von Damian I Have Big Balls Lillard auszuscheiden in 6 Spielen gegen Portland. Insofern werden viele sagen, verschenktes Jahr, gute Regular Season gespielt, im harten Westen dann ein schlechtes Matchup bekommen gegen Portland, muss man ganz so sagen. Ich weiß nicht, wir haben schon mal gesagt, ob Portland wohl ein anderes Team geschlagen hätte in der ersten Runde. Ich sag nein. Ja, aber für Houston ist natürlich schade, ne? Also ist ein selbst ernannter Contender. Die wollen gewinnen, die wollen zumindest irgendwie in die Western Conference Finals oder dann schnuppern. Du sagst, es ist nicht ganz so realistisch, ja? Nee, meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und das hat viel damit zu tun, wie die Offseason gelaufen ist. Wir haben uns da schon einige Male auf dem Freiplatz drüber unterhalten. Und ich sage, Houston, von den Teams, die ein Contender sein wollen, lassen wir mal so Teams wie Philly oder was weiß ich weg, sind sie der absolute Verlierer der Offseason. Melo wollten sie haben, Melo haben sie nicht gekriegt. Irgendwo, ob sie ihn haben wollten oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle, wäre er eh nicht hingegangen. LeBron nicht gekriegt. Chris Bosh, ewig dran gebaggert, dann ist er doch zu Miami gegangen, nicht gekriegt. Chandler Parsons, Vertrag nicht gematcht, weggegangen, in der Hoffnung, dass sie Chris Bosh kriegen würden, insofern auch weg. Omar Ashik, weggetradet. Jeremy Lin, weggetradet. Wie gesagt, Chandler Parsons auch weg. Sehe ich nicht ganz. Also ich sehe den Contender, der sie sein wollen, und der Contender, warum Dwight Howard da unterschrieben hat, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich komme da in meiner Prediction nochmal drauf. Ich habe sie schlechter als im letzten Jahr. Wie viel schlechter will ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, da ist einfach zu wenig getan worden. Zu viele gute Assets. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, ob Jeremy Lin überragender Point Guard ist. Aber wenn du dich nur auf Patrick Beverley verlassen musst, ist mir das ein bisschen zu dünn. Du hast Trevor Ariza gesigned, muss man fairerweise sagen, der eine gute Saison bei Washington gespielt hat für Chandler Parsons. Wenn du auf die Zukunft bauen willst und Chandler Parsons mit seinem potenziellen Star-Potenzial, irgendwie wie man es auch immer sagen kann, ist dann vielleicht auch noch ein bisschen attraktiver in der Zukunft für Free Agents, die da hingehen wollen. Hast du verloren, Trevor Ariza kann das mit Sicherheit in einigen Belangen auffangen, spielt auch ein bisschen bessere Defense in meinen Augen, das ist schon okay, aber das reicht nicht. Du bist letztes Jahr in der ersten Runde ausgeschieden, und wenn sie es überhaupt in dem starken Westen in die Playoffs schaffen, dann wird das dieses Jahr wieder genauso sein. Ja, sehr gute Analyse, glaube ich, von dir. Zwei Fragen, die ich mir hier aufgeschrieben hatte. Wärst du als Fan happy mit der Offseason? Hast du, glaube ich, schon ein bisschen beantwortet. Ist das Team besser oder schlechter geworden? Das hast du auch deine Prediction schon gegeben. Und die dritte Frage, hat sich Houston eventuell verzockt und zu viele Assets abgegeben? Und auch die hast du beantwortet. Und da muss ich sagen, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Daryl Morey, so ein bisschen das der Darling der Liga unter den Nerds, sage ich mal, weil er den modernsten Basketball spielen lässt, ist ja auch so. Es gab da ja da tolle Stories über das D-League-Team von Houston, die nur noch Dreier werfen oder halt in die Zone ziehen. Ist echt so ein bisschen so ein Farm-Team geworden. Ja, ist, also ich find's ja spannend. Ich finde, sie spielen den richtigen Basketball. Ich glaube, das gehört so in die Zeit. Ich habe mir auch noch ein paar Stats aufgeschrieben. Ihr kennt sicherlich, ziehen halt perfekt in die Zone, ziehen die meisten Freiwürfe, werfen die meisten Dreier. Also ist genau das System. Aber dann positionierst du dich für den großen Free Agent. Ne? Dann gibst du Lin und Ashik ab, die natürlich dicke Verträge hatten, die explodiert sind dieses Jahr, das muss man dazu sagen, zu den Gehältern. Ne? Lin verdient, glaube ich, 15 Millionen dieses Jahr und Ashik auch in der Richtung. Das kannst du nicht zahlen, wenn du einen großen Fisch an Land ziehen möchtest. Ja, muss man auch sagen, Props to Donnie Nelson in Dallas, der dann Chandler Parsons das Angebot unterbreitet hat und damit Houston unter Zugzwang gesetzt hat. Und die konnten nicht sich schnell genug einigen mit Chris Bosh. Dann ist LeBron weggegangen, dann hat Chris Bosh 118 Millionen Angebot bekommen. Ne? Manchmal läuft die Offseason so. Die Frage ist halt jetzt eher, was können sie daraus machen, diese Saison? Und klar, da kannst du schon sagen, also ich glaube, ich sehe das noch ein bisschen positiver als du. Terrence Jones ist durchaus ein ganz passabler Vierer. Ich glaube, der hat noch Potenzial nach oben. Patrick Beverley kann man durchaus als Klon Tony Allens bezeichnen, fast schon. Der macht eine Berserker-Defense. Die Frage ist halt, was dann dahinter kommt. Ne? Also du hast natürlich Leute wie Troy Daniels, der irgendwie in den Playoffs ein bisschen was gerissen hat, Donatas Montiejunas. Aber wenn das halt deine, ich sag mal, siebter und achter Mann von der Bank sind, also oder zweiter und dritter Mann von der Bank, siebter und achter im Kader, dann kommst du damit nicht in die zweite Runde. Ja, also ich sage ja auch gar nicht, dass sie ein schlechtes Team sind. Ne, das auf keinen Fall. Aber von der Anspruchshaltung von Houston her reicht dieses Team aus, um Golden State, San Antonio, OKC, Clippers, Dallas, um diese ganzen Teams zu schlagen? Nee, Portland vielleicht dieses Jahr wieder nicht, wenn es so weit kommen sollte. Da sind einfach Memphis, kommen wir später nochmal drauf, da sind einfach einige Teams, die denen unheimliche Probleme bereiten können, und verbessert haben sie sich nicht. Und letztes Jahr hat es auch schon nicht gereicht. Deswegen, ich habe mich witzigerweise vor 2 Wochen mit einem Houston-Fan, Jojo, darüber unterhalten. Der war genauso, sage ich mal, ja, nicht unbedingt enttäuscht, aber hat es auch kritisch gesehen, was in der Offseason gelaufen ist. Und wir haben beide so ein bisschen den Konsens gefunden oder darüber nachgedacht, was könnte Houston denn retten? Also welche Free Agents oder was könnte passieren, damit Houston tatsächlich eine Top-Adresse im Westen wird? Und da ist ja noch immer Rajan Rondo auf dem Markt. Rondo wäre für mich eine ideale Ergänzung für die Houston Rockets. A, glaube ich, macht es unheimlich Spaß, wenn Rondo, James Harden und Dwight Howard die Bälle auflegt. B, kann er gut verteidigen, wenn er fit ist, worüber man bei Harden ja mehr als streitet. Insofern hast du top of the key noch jemanden stehen, der ein bisschen mehr Effort da bringt. Das Problem, was ich da nur damit habe, das wäre tatsächlich ein Trade, den ich für Houston sehen würde und der bei Houston auch Sinn machen würde. Aber wen soll Boston denn dafür kriegen? Picks sind nicht unbedingt viele da, also keine hohen Picks, wenn du die Playoffs schaffen würdest. Lin ist weg, Ashik ist weg, das waren, hast du gerade erwähnt, eigentlich deine Assets, auch auslaufende Verträge, ist ja immer für ein Rebuilding-Team ganz interessant. Wer soll es denn sein? Also für mich wäre das ein klassischer Panic-Trade, muss ich sagen. Da würde ich schon sagen, dass die Front Office Leute in Houston ein bisschen mehr Verstand haben, weil um das meiste aus James Harden rauszubekommen, braucht er den Ball. Und wenn er den Ball hat und in die Zone zieht, braucht er Spacing. Und damit ist die Diskussion um Rondo eigentlich schon beendet. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein feuchter Traum aller Basketball-Fans, die dann sich das 2K-Team vorstellen, wie schön das ist, dann rauszukicken und dann versenkst du nur Dreier. Aber Spacing ist gerade bei diesem Team, wie es aufgestellt ist, das Wichtigste. Und wenn du Dwight Howard in der Mitte hast, hast du limitiertes Spacing. Und dann kannst du dir nicht noch jemand holen, der halt nicht den Sprungwurf trifft. Ja, das setzt aber voraus, was du gerade gesagt hast, dass Houston James Harden als Nummer 1 Superstar überall Nummer 1 Option einloggt. Wenn du Dwight Howard holst als den größten Free Agent in den letzten ein, zwei Jahren, wenn man LeBron so mal vielleicht rausnimmt, oder als das, was daraus gemacht wurde, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf, dass er limitiert ist in seiner Offensive und. Aber dann sprichst du ihm automatisch die Rolle ab, die er eigentlich ja hätte bekommen sollen in dem Team. Also ich werde beide nochmal ansprechen. Mein Player to watch, wenn wir vielleicht jetzt auch schon da sind, ist James Harden. Und da hätte ich jetzt auch, weil ich ganz gern gleich nochmal darauf eingehen möchte, eine Frage an dich. Deiner Ansicht nach, James Harden overrated oder underrated mittlerweile? Ehrlich gesagt glaube ich, dass viel zu viel aus dieser Defense-Diskussion gemacht worden ist. Ich glaube, er kann Defense spielen, er hat nur keinen Bock. So sieht's jedenfalls. Also er ist kein überragender Defender, mit Sicherheit nicht. Aber er kann mit Sicherheit besser Defense spielen als das kopflose Huhn, was man in vielen YouTube-Videos da irgendwie rumrennen sieht. Fantastischer Scorer, da komme ich später auch nochmal drauf zurück. Deswegen glaube ich, durch diese Defense-Diskussion ein bisschen underrated, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was er für ein Locker-Room-Guy ist, wie viel Leadership er bringen kann. Aber alleine durch das, was er offensiv drauf hat, immer nur auf die Defense einzuschlagen. Ich habe so ein paar, vielleicht mal ganz kurz, so ein paar Videos gesehen, als die Jungs sich für das Team USA warm gemacht haben, wenn man so will, die Trainingseinheiten, wo er im One-on-One gegen Durant gespielt hat, wo er im One-on-One gegen Paul George gespielt hat. Der kann schon verteidigen, wenn er Bock hat, so ist es nicht. Ja, also du hast mir ein bisschen eine Steilvorlage gegeben, ohne dass wir es jetzt vorher abgesprochen hätten, muss ich dazu sagen. Weil ich, für mich ist das so eine Art Grundsatzfrage. Wie wichtig ist Defense? Da könnten wir jetzt einen eigenen Pod draus machen im Basketball. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, ist die Hälfte der Zeit, spielst du Defense und das ist die andere Hälfte. Es gibt Offense und Defense, beide sind ähnlich wichtig. Ich sag tatsächlich, dass es nicht unbedingt den gleichen Stellenwert hat. Ich sage, dass die Offense in der NBA wichtiger ist. Und das siehst du auch beim Draft. es wird nicht eher der überragende Verteidiger gezogen als junger Spieler, sondern es wird immer das ultimative Offensivtalent gezogen, weil du einfach Spieler brauchst, die ihre eigenen Schüsse kreieren können, die Spieler besser machen, wie es so schön heißt. Klar, diese Spieler hast du auch im defensiven Bereich. Ja, und Tristan Shannon, Joakim Noah, Marc Gasol machen all ihre Mitspieler defensiv besser. Aber es ist nun mal leichter, den defensiv limitierten Spieler zu verstecken, als dasselbe offensiv zu machen mit einem Spieler, den ich werfen kann. Sprich, du kannst es viel leichter einen Harden neben einem Beverly Defense spielen lassen, als einen Tony Allen in Memphis Offense. Und ich glaube deshalb, dass tatsächlich wir an einem Punkt angekommen sind, wo James Harden underrated ist, so sehr man das auch sagen muss. Lass mich noch einen Satz dazu sagen. Eine ähnliche Diskussion gibt es ja über Melo zum Beispiel. Ne? Defensiv, macht er nicht das, was er soll, ist er nicht der Beste, ist nur ein Scorer und so weiter und so fort. Kann man sich drüber streiten, in vielen Punkten ist das mit Sicherheit auch richtig, aber was, glaube ich, immer ein bisschen untergeht, wie viele Teams, wir haben da zum Beispiel bei den Nuggets vor 2 Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, wie viele Teams haben keinen Closer, dem du im 4. Viertel den Ball geben kannst und wo du sicher sein kannst, der enge Spiele, und die meisten Spiele in der NBA werden nun mal nicht mit 20 Punkten Unterschied gewonnen, sondern sind enge Spiele, gerade wenn du in einer starken Western Conference spielst. Wie viel wert ist dann so ein James Harden, dass du ihm in der Offense den Ball geben kannst und sicher sein kannst, entweder springt ein Freiwurf dabei raus oder das Ding ist drin? Ja, auf jeden Fall. Also manche von den Basketballpuristen werden auch sagen, ja, wie der mit den Armen rumwirft, wenn er in die Zone zieht. Ob man es mag oder nicht, so ist das Spiel halt jetzt momentan. Genau. Das ist eigentlich der Stat für ihn. Er steht halt 9-mal an der Linie pro Spiel. 9,1 Freiwürfe pro Spiel. Und das macht ihn halt zu einem der wichtigsten Spieler, den du halt offensiv in der ganzen Liga hast. James Harden, also dein Player to watch, vielleicht der Vollständigkeit halber, ich habe es gerade schon mal erwähnt, Dwight Howard, mein Player to watch, offensiv limitiert, defensiv, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die letzten beiden Jahre, wie viel er da noch mit seiner Rücken-OP zu kämpfen hatte. Wenn er der Dwight Howard werden kann, der in Orlando war, dann ist er ein Monster unterm Korb, was Blocks, was Defense, was Rebounds angeht. Er hat im Sommer, finde ich ganz witzig, im Sommer wieder mit Hakeem Olajuwon trainiert. Hakeem Olajuwon hat gestern gesagt, Dwight Howard steht eine MVP-Saison vor mit irgendwie 30-15 oder so. Ja, okay. Das sehe ich nicht. Aber wenn er sich da noch ein bisschen steigern kann und das irgendwie auf 20, 13 und 2,5 bringt oder so, dann ist er vielleicht das Tier, was Orlando groß gemacht hat damals. Ich wollte es auch vorhin sagen, du hast mich gefragt, wichtigster Spieler bei Houston, hätte ich fast gesagt, Hakeem Olajuwon. Weil ich tatsächlich überzeugt bin, dass Dwight Howard ein großes Jahr haben wird. Ich glaube, das hat er in sich. Ich mag ihn persönlich nicht besonders, aber ich habe jetzt auch keinen persönlichen Kontakt mit ihm. Insofern ist das auch meine Wette. Ich sage nämlich, dass Dwight Howard in sowohl den Kategorien Rebounds, Blocks und Field Goal Percentage unter die Top 3 kommt, in allen drei Kategorien. Vielleicht zum Recap. Letztes Jahr war er 4. bei den Rebounds mit 12,2 pro Spiel, 6. nur bei den Blocks mit 1,8 und 3. bei den Field Goal Percentage, da war mit 59,1% am Start. Ist mir ein bisschen zu wahrscheinlich. Ist mir ein bisschen zu wahrscheinlich gerade, also ohne Scheiß, ihr, die jetzt gerade zuhört, wir sprechen das vorher echt nicht ab. Und wo ich jetzt gerade in die gleiche Richtung gekartet habe, nehme ich das halt nicht an, weil ich glaube, dass es wirklich sehr wahrscheinlich ist. Ich glaube, auch meine Wette ist dir vielleicht so wahrscheinlich. Ich sage nämlich, dass James Harden Scoring Champion wird. Und zwar sage ich das aus der Warte, weil die anderen beiden, die ihm am gefährlichsten werden können, Melo wird in der Triangle wahrscheinlich nicht so viele Schüsse nehmen und KD fällt 2 Monate aus und weiß der Geier, wie lange er braucht, um dann wieder richtig fit zu sein, sodass er wieder seine 30, 40, 50, je wie er Bock hat, auflegt. Ja, setz mal eine Zahl an, dann kannst du mich vielleicht irgendwie locken, knackt er irgendwie die 30. Letztes Jahr hat er 25,4 Punkte gemacht. Nee, 30 nicht, 28. Okay, dann wandeln wir es einfach um in Harden scored 28 Punkte wahrscheinlich. Die 28,5 nehme ich an, hast du gerade heimlich angeboten. Ja, mal schauen. Ich glaube schon, dass er mehr scoren muss, einfach damit sie halt irgendwie in der Diskussion um die Homecourt-Plätze bleiben unter die ersten 4. Und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem Tipp. Ich sag nämlich, wahrscheinlich liegst du da ähnlich, dass sie sich um 4 Siege verschlechtern. Ich sag, sie werden nur ein 50-Win-Team. Damit sage ich auch, dass meine Dallas Mavericks schon mal vor den Houston Rockets stehen. Nee, 50-Win-Team sind sie bei mir auch nicht. Ich habe sie bei 45 dieses Jahr tatsächlich. 9 Siege weniger. Hat viel mit der Tiefe des Kaders zu tun. Harden, Scoring Champion, okay. Dwight Howard, besser, okay. Ich sehe halt nicht, was da sonst viel passiert. Ich glaube, dass Trevor Ariza nicht das Breakout-Jahr haben wird. Dafür ist er mit zu lange in der Liga. Ich glaube, ich habe schon alles von ihm gesehen, was er so kann. Das ist nicht schlecht, keine Frage, will ich überhaupt nicht sagen. Wenn es Trevor Ariza-Fans da draußen gibt, will ich dir nicht auf die Füße treten. Aber ich glaube, das Team ist schlechter geworden. Und ich glaube auch, dass es durchaus sein kann, wenn es ganz blöd läuft, dass es um 9 Spiele schlechter werden kann. Deswegen sage ich 45. Ja, mal schauen, ob Miami ohne LeBron so viele Spiele weniger gewinnt. Das ist schon happig. Deshalb auch interessant, jetzt gleich schon mal zu hören, was du von den Memphis Grizzlies denkst, die unser nächstes Team sind. Letztes Jahr nämlich mit genau 50 Siegen. 50-32 sind Siebter geworden im Westen und haben dann wieder einmal, muss man sagen, eine richtig harte Serie gegen Oklahoma City gespielt und in 7 Spielen verloren. Ich mag die Memphis Grizzlies sau gern. Grit and Grind. Also wie war letztes Jahr vielleicht auch nochmal ein bisschen dickflüssiges Basketballgeplänkel manchmal. Langsamste Pace der Liga, die wenigsten Dreier der Liga, die drittwenigsten Punkte. Aber Freunde einer guten Knochenzone und harten Defense freuen sich natürlich, dass sie auch gleichzeitig nur die drittwenigsten Punkte, die wenigsten Rebounds und die zweitmeisten Fouls erlaubt haben. Beim Gegner. Es ist meiner Ansicht nach auch das potenziell beste Defensivteam der Liga, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch so deine Meinung. Ich sage, dass sie besser sind als Indy und Chicago, dass sie statistisch gesehen nur nicht besser waren letztes Jahr als diese beiden Teams, weil Marc Gasol für 23 Spiele gefehlt hat letztes Jahr. Ja, also ein League-Pass-Team sind sie für mich nicht, aber für jemanden, der Defense mag oder Hustle mag und ein hartes Spiel mag, dann sind die Memphis Grizzlies genau die richtige Adresse. Ja, ich habe mir tatsächlich auch ein paar Stats aufgeschrieben, weswegen ich glaube, dass es letztes Jahr nicht zu mehr gereicht hat. 27. in Punkten pro Spiel, ich glaube, das hast du gerade schon gesagt. Was ich ein bisschen komisch finde, beziehungsweise vielleicht sogar erschreckend, wenn du der 27. in der Liga bist, also wenigsten Punkte pro Spiel. Du bist Letzter in Dreierversuchen, bist aber auch gleichzeitig Letzter in den Free-Throw-Versuchen. Heißt für mich, du kannst weder von draußen schießen oder versuchst es nicht, noch versuchst du in die Zone zu ziehen. Und dann kann es meiner Meinung nach, wir hatten gerade den Case gemacht, Offense kann wichtiger sein als Defense, dann kann es nicht für den ganz großen Wurf reichen. Ein unangenehmes Team. Ich glaube, niemand aus der Western Conference möchte die Memphis Grizzlies in den Playoffs treffen. Ein unangenehmes Team werden sie immer sein. Ich glaube aber nicht, dass es nochmal irgendwie für die Western Conference Finals oder sowas reichen kann. Ja, vielleicht der Vollständigkeit halber auch nochmal, was haben sie gemacht in der Offseason? Haben nicht wirklich viel gemacht, haben aber 2-3 Spieler verloren, Rollenspieler. Ed Davis hat letztes Jahr dann nicht so viel gespielt, ist an die Lakers gegangen. Jared Bayless ist nicht mehr da, Mike Miller. Das tut sicherlich weh, wenn du eben Spacing und Dreier gesagt hast. Wer wirft dann Dreier, wenn sie ohnehin schon so wenig geworfen haben oder getroffen? Die Antwort wäre vielleicht Vince Carter, der gekommen ist, der alte Mann aus Dallas, der durchaus noch ein bisschen was im Tank hat, glaube ich. Passt ganz gut als 6. Mann, bringt ein bisschen Feuer von der Bank, kann ballern, auch ein bisschen den Ball in der Hand haben und ein bisschen kreieren. Quincy Pondexter war, glaube ich, das ganze Jahr verletzt letztes Jahr. Insofern kann man ihn fast schon ein bisschen als Zugang zählen. Ich glaube, dass er sehr wichtig ist. Ist halt echt ein Team, was du hauptsächlich gegen Ende der Saison oder in den Playoffs dann gucken möchtest. Wenn ich mir die Starting Five angucke und wir jetzt Courtney Lee mit Tony Allen austauschen und vielleicht meinetwegen auch Zach Randolph mit Kosta Kufos, hast du halt 5 wahnsinnige Verteidiger in der Starting Five, die wirklich allen Leuten das Wasser reichen können und alles Veteranen sind, die mit allen Wassern gewaschen sind. Insofern, ja, wird sich zeigen, Gesundheit auch hier sehr wichtig. Ich gehe vielleicht jetzt, wenn du nichts dagegen hast, schon mal zu meinem Player to Watch über, ist nämlich Marc Gasol. Letztes Jahr ohne Gasol, die Grizzlies sind ein bisschen gestolpert, 10 Siege, 13 Niederlagen in 23 Spielen. Die Gegner haben 46,5% geworfen. Ist der drittbeste Wert. Nur ein Defensivrating von 106,4 Punkten. Also die Gegner haben bei 100 Ballbesitz 106,4 Punkte gemacht. Mit Gasol jedoch haben sie 40 Spiele gewonnen und 19 abgegeben. Der Gegner hat nur 43,7% geworfen. Drittbestes Defensivrating. Nur 98,8 Punkte zugelassen bei 100 Ballbesitzen. Und genau deswegen ist er auch mein Player to Watch. Und Player to Watch meine ich Player to Watch. Ich werde mir jeden Schritt angucken, den Marc Gasol macht, weil ich jede Nacht bete, dass er nächstes Jahr in seiner Free Agency zu den Knicks kommt. Du hast gerade gesagt, was er defensiv für einen Unterschied macht. Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. So eine Präsenz unterm Korb gibt es in der Liga nicht oft. Vielleicht gibt es da noch einen Jungen, der genauso eine Präsenz werden kann, und zu dem könnte es sein, dass wir später nochmal kommen. Aber Marc Gasol ist Wahnsinn. Was ich allerdings glaube, wenn er nächstes Jahr Free Agent ist und einen Max-Vertrag haben möchte, dann reichen 14,6 und 7,2 nicht aus. Da muss er nochmal ein bisschen Gas geben, und ich glaube, das kann er auch. Da biete ich dir sofort meine Wette mit an. Ich sag Gasol dieses Jahr 18, 10, 4. Was sein Max-Vertrag. Ob er bei den Grizzlies bleibt oder, und da knie ich mich gleich nochmal vors Bett und lasse ein Stoßgebet raus, zu den Knicks geht im nächsten Sommer, werden wir dann sehen. Aber ich glaube, er kann sich nochmal steigern, wenn er verletzungsfrei ist. Und ich glaube, du hast es schon mal gesagt, wenn er nochmal in die Defensivspieler des Jahres Form kommt, dann ist er ein absolutes Biest. Vielleicht erstmal zur Wette. Also ich nehme sie an, weil ich glaube, dass er bei dem langsamen Pace nicht unbedingt auf 18 Punkte kommt. Ich glaube, das kann gut sein, aber ich glaube, das pendelt sich irgendwie so bei 17,5 ein. Dann hätte ich ein Halbjahr gewonnen. Aber das Wichtige ist, das ist eben der Punkt, du hast die Statline eben mal vorgetragen. Das ist der Punkt, an den Statistiken, also normale Statistiken, tatsächlich lügen. Wenn man sich vorstellt, okay, du hast einen Spieler ohne Namen, 14 Punkte oder knapp 15, 7 Rebounds, knapp 4 Assists, ein Steal und ein Block, gibst du dem 100 Millionen? Ich sag dir, 80% würden sagen, auf gar keinen Fall. Und ich sag doch, denn wenn Marc Gasol am eigenen Korb war, haben die Gegner nur 50% direkt am Korb abgeschlossen. Das hört sich jetzt viel an, ist aber unfassbar niedrig. Wenn man sich gleichzeitig noch anguckt, dass nur 6,5 Attempts, also halt Korbversuche, während der Zeit waren, wo Marc Gasol im Spiel war, was auch mit Abstand der niedrigste Wert der Liga ist, dann siehst du, dass er halt einen wahnsinnigen defensiven Impact hat. Und offensiv, du kannst deine ganze Offense, ja, du betest schon, du kannst deine ganze Offense, auch vor allem die Triangle, über ihn laufen lassen, weil er eben neben Joakim Noah, vielleicht sogar Joakim Noah ist häufig halt hastig und zieht zum Korb und legt den dann rum. Bei Marc Gasol hat das alles System. Ich habe es mir mal notiert, fand ich einen coolen Stat. Er hat 3,6 Assists gespielt, hatte aber 7,3 Pass-Opportunities oder Assists-Opportunities im Spiel. Was heißt das? Er hat 7,3 Pässe gemacht, die sofort also verwertet worden als Schuss. Wenn sie reingegangen wären alle, hätte er 7,3 Assists gehabt. Ist natürlich unlogisch, aber das einfach nur mal, um zu zeigen, was für ein High-Post-Player er auch ist. Letzter Stat, er hatte 14,4 Ballberührungen am Elbow, also quasi genau an den beiden Seiten der Freiwurflinie. Es gab nur zwei weitere Spieler in der gesamten Liga, die über 10 hatten, und das waren Blake Griffin mit 10,1 und Kevin Love mit 11,3. Und da siehst du halt, alles geht über Marc Gasol vorne und hinten. Siehst du nicht, wie gut der zu uns passen würde? Siehst du das nicht? Fairerweise muss ich aber sagen, zu diesen Stats unterm Korb, da ist noch ein anderer Kerl, vor dem die halbe Liga Angst hat. Nicht unbedingt mehr wegen seiner On-Court-Sachen, sondern vielleicht auch, weil sie so Off-Court-Schiss vor dem haben. Zach Randolph, fairerweise gutes Signing, den haben sie wieder dazu geholt. Ich glaube, die beiden im, ja, 2 Jahre 20 Millionen, ich glaube, die beiden im Doppelpack werfen so riesige Schatten, dass der ein oder andere sich dreimal überlegt, zum Korb zu ziehen. Was du gerade gesagt hast, 7,3 Assist-Opportunities, das supportet ja im Grunde die Stats, die wir gerade genannt haben. Sie sind eines der schlechtesten Teams, wenn es von der Dreierlinie schießen angeht, Free-Throw-Attempts und so weiter und so fort. Die können nicht schießen. Hätte ein Team um sich rum, was gut schießen kann, dann würde er vielleicht auf 5 oder 6 averagen. Ja, meine Wette an dich, noch zu guter Letzt. Ich sag, dass Marc Gasol und in der Gefahr, dass du die dritte Wette ablehnst sozusagen heute, Marc Gasol, die mindestens die zweitmeisten Assists unter den Centern haben wird. Also ich glaube, dass Joakim Noah nochmal mehr liefert, aber ich sage, dass es nur maximal einen Spieler gibt unter den Centern, die mehr geben. Du könntest jetzt Boogie sagen, dass der vielleicht ein paar Sachen raushaut, so als Center. Ich weiß nicht, attraktiv? Ich glaube, ich lehne sie wieder ab. Ich bin tatsächlich der, also, was heißt der gleichen Meinung? Mir fällt jetzt ehrlich gesagt spontan. Schreibt ihr das doch mal unter den Facebook-Post von unserem Podcast. Wer könnte das denn tatsächlich sein? Weil mir, ich muss gerade sagen, mir fällt tatsächlich keiner ein, der da noch ein, ja, sind Vierer, von den Vierern vielleicht ein paar. Vielleicht Pau Gasol? Nee. Ja, keine Ahnung. Ich lehne die Wette erstmal unter Vorbehalt ab. Wenn ihr mir bei Facebook gleich jemanden sagen könnt, der es tatsächlich sein könnte, dann setze ich die Wette erstmal auf Hold und vielleicht werde ich die Wette dann noch annehmen. Ja, Prediction haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich habe es ein bisschen schlechter als im letzten Jahr und zwar deswegen, weil es mir, also mich stört tatsächlich das Scoring, muss ich sagen. Mich stört das Scoring und das 27. im letzten Jahr, klar, überragende Defense, aber dazu kommt das Verletzungspech. Zach Randolph und so weiter, die werden nicht jünger. Vince Carter ist kein junger Spund mehr, auch wenn ich ihm tatsächlich zutraue, eine ganz gute Rolle spielen zu können. Ich habe sie so bei 45, 46 Siegen, ich habe jetzt ja 45 mal aufgeschrieben, sage ja 46. Ich sage 46 Siege, sind vier schlechter, weil ich aber glaube, dass einige Teams in der Western Conference besser werden. Insofern irgendeinen muss es treffen. Bei mir trifft es dann, habt ihr in den anderen Predictions jetzt schon gehört, Houston und die Grizzlies mit ein paar Spielen runter. Ich bin da mal gespannt auf dein Playoff-Picture. Das werden wir übrigens noch nachliefern. Also wir werden ja jetzt heute alle Predictions von uns haben. Die werden wir auch veröffentlichen, ungeschönt. Müsst ihr vielleicht ein bisschen ja nicht uns haten deshalb. Also ich glaube, es wird manchmal ein bisschen schwierig sein zu gucken, okay, ist das so realistisch und wie viele Teams, wie viele Siege einfahren. Aber wir haben die einfach jetzt mal alle aufgeschrieben und wird sicherlich interessant zu sein, einfach zu gucken, okay, wen haben wir drin, wen haben wir runter, wer ist besser, wer ist schlechter. Und ich habe die Grizzlies noch minimal schlechter. Und zwar ein Spiel, 49 Siege für mich, 33 Niederlagen. Damit ein Spiel schlechter als die Houston Rockets, aber bei mir immer noch drin in den Playoffs. Kommen wir zu den Hornets. Letztes Jahr 34 Siege. Mensch, die Pelicans, my bad. 34 Siege, 48 Niederlagen. 12. Platz im Westen, im Niemandsland sozusagen. Aber auch mit gutem Grund. Da entwickeln sich ein paar Spieler, insbesondere ein Spieler, der nicht mehr ein Rohdiamant ist, sondern so ein dicker, weiß ich nicht, 40-Karäter. Anthony Davis, dieser Name wird sehr, sehr häufig fallen in den nächsten paar Minuten. Vielleicht vorab, Verletzungen, eine Sache, die dieses Team auf jeden Fall geplagt haben. Es hat kein Spieler alle 82 Spiele gemacht. Anthony Davis hat 67 Spiele gemacht, Eric Gordon 64, Jrue Holiday 34, nur den sie letztes Jahr per Trade geholt haben für den First Rounder und Ryan Anderson nur 22 Spiele. Und Jrue Holiday war zu dem Zeitpunkt aktiver All-Star, als sie ihn geholt haben. Dazu passt richtig geil, dass du das kurz aufgelistet hast. Dazu ein Stat. Anthony Davis, Jrue Holiday, Ryan Anderson, Tyreke Evans und Eric Gordon haben zusammen keine 12 Spiele gemacht. 12 Spiele lang standen sie zusammen auf dem Platz, den Rest nicht. Was bei 82 Spielen, und Talent ist auf jeden Fall da, wenn man sich diese Reihe mal anguckt, tatsächlich eine Katastrophe ist. Also von Verletzungspech geplagt, wie vielleicht wenige andere Teams in der NBA. Ja, da hat nicht so viel zusammengepasst. Ich glaube, die hatten einfach eine Chance, nicht wirklich gemeinsam zu wachsen. Es ist immer wichtig, dass du halbwegs fit in die Saison reinkommst und dann wenigstens eine Rotation entwickelst, sodass du dann auch irgendwie, dann, wenn mal einer ausfällt, dann adjusten kannst. Aber wenn halt einige Leute auch, Ryan Anderson zum Beispiel, dann fast die ganze Saison ausfallen, dann ist halt sehr schwer, gerade mit solchem Spielermaterial. Was haben sie in der Offseason gemacht? Was hat sich getan? Anthony Morrow haben sie abgegeben, Al-Farouq Aminu geht nach Dallas, haben wir eben schon erwähnt, Brian Roberts, der Backup-PG, da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, sehe ich ein bisschen als Schwäche, gerade mit der Verletzungsmiserie, wenn die Jungs gesund bleiben, haben sie dann nicht wirklich Probleme, wenn doch große. Wen haben sie dazu bekommen? Omar Asik haben sie endlich, der Trade war ja mehr oder minder schon bei Wikipedia eingestellt, bis er dann endlich durchgeführt worden mit den Houston Rockets. Jimma Fredetti oder Fredette haben sie geholt. Weiß nicht, vielleicht so ein bisschen die letzte Chance zu beweisen, ob er in die NBA gehört. Werfen kann er auf jeden Fall, aber mal sehen. John Salmons und was übrig geblieben ist von ihm und Luke Babbitt hatten keinen First-Rounder. Den haben sie abgegeben. Das tat sehr weh, glaube ich, im besagten Trade für Jrue Holiday im Jahr davor. Was meinst du? Was können sie reißen dieses Jahr? Ja, ich glaube auch, dass die Free Agency nicht das absolute Augenmerk für das Management darstellen sollte. Ich glaube, am wichtigsten ist es, wir hatten den Core der Spieler, deine Key-Spieler ja gerade mal genannt, dass du die fit kriegst, dass die verletzungsfrei bleiben, weil dann ist das ein ordentlicher Kader und viele Jungs von denen haben noch Potenzial. Insofern, Aschik finde ich in Ordnung. Die Two-Headed Snake, wie manche gesagt haben, zieh mal bitte zum Korb bei Anthony Davis und Omer Aschik. Ich tue es auf jeden Fall nicht. Ja, also ich habe es mir auch aufgeschrieben, Omer Aschik plus Anthony Davis gleich Nightmare. Das wird ein Wahnsinns-Duo. Da wird niemand wirklich in der Zone werfen wollen. Ja, ich finde es auch, ich finde ehrlich gesagt alle Spieler im Backcourt ziemlich cool. Eric Gordon und Tyreke Evans haben nicht den besten Leumund in der Liga, wahrscheinlich auch teilweise zu Recht. Eric Gordon hat sich da einige Fehler geleistet, zu sagen, er will unbedingt zu den Suns und haben halt auch beide sehr, sehr viel Geld bekommen. Du hast dann noch dazu Austin Rivers, der sicherlich Anlagen hat, aber eine katastrophale Saison gespielt hast. Du rufst Bast in deinen Hoodie rein. Ja, das Problem bei den Jungs ist, sie geben die Bälle viel her, also sehr leicht her. Viele Turnover sind sehr balllastig. Wer hat da den Ball? Du hast Holiday, wenn sie denn gesund sind. Gordon, Evans, Rivers. Da gibt's nicht genug Basketbälle für, um den die alle zu befriedigen, was das betrifft. Großes Plus wird natürlich Ryan Anderson sein, der wieder zurückkommt. Also letztes Jahr nur 22 Spiele gemacht und da sogar 7,5 Dreier genommen pro Spiel bei 40%. Das wird dem Team gut tun, dass er wieder dabei sein wird. Und sonst Anthony Davis. Beste Agilität der Liga steht bei mir hier ein bisschen komisch formuliert, aber er ist einfach der agilste Spieler. Also wenn du ihn laufen siehst, denkst du, es ist halt nicht irgendwie ein Behemoth, der irgendwie versucht rumzulaufen wie Greg Oden, sondern es ist halt ein Wahnsinnsathlet. Vielleicht für euch nochmal, letzte Woche saßen wir hier ja, und haben hier gesessen und du sagst zu mir, ja, was meinst du, wie vielleicht irgendwie jemand wie Nerlens Noel unterm Korb vielleicht auch ne, einiges reißen kann, und ich habe nichts gesagt, habe in die Tasten gehauen, YouTube angemacht. Es gibt ein Video, da werden alle Blocks von Anthony Davis aus letzter Saison hintereinander geschnitten. Und meine erste Idee dazu war, es ist so ein bisschen wie bei einem Porno. Du schaltest ein und siehst, okay, das ist nicht schlecht, und du weißt, du wirst nicht bis zum Ende durchhalten. Um mich richtig selber mal in die Pfanne zu hauen, ich habe tatsächlich gesagt, dass Noel vielleicht die meisten Blocks der Liga averaged. Du hast mir das Video genau 30 Sekunden geguckt. Es war der Porno, gezeigt, es war der Porno, den du versprochen hattest. Das Ding geht 11 Minuten, guckt es euch auf jeden Fall mal an auf YouTube. Wahnsinn, was der Typ unterm Korb abreißt. Ich habe sofort mich in aller Form entschuldigt bei Phil. Anthony Davis ist unglaublich. Wenn man gesehen hat, jetzt in der Offseason, wie er nochmal körperlich zugelegt hat, was für einen Schuss er gekriegt hat, lasse ich mich jetzt gerade in aller Euphorie dazu hinreißen, als du gerade Ryan Anderson erwähnt hast, deine Wette von Marc Gasol anzunehmen und zu sagen, Anthony Davis kickt öfter raus und averaged mehr Assists als Marc Gasol. Ja, also nimmst du sie an. Kann gut sein. Anthony Davis wird auch meiner Ansicht nach die Liga wieder in den Blocks anführen. Letztes Jahr mit nicht ganz so vielen, 2,8. Aber wie er die Dinger da raushaut, nicht so wie ein DeAndre Jordan, der die mal in die zweite Reihe haut oder zum offenen Dreierschützen des Gegners, der holt jedes Mal den Rebound oder macht direkt einen Fastbreak damit. Das ist Wahnsinn. Meiner Ansicht nach, auch jetzt vielleicht wieder sehr euphorisch, aber ich sag einfach, dass er schon unter den Top 15 Spielern der Liga ist. Und ich glaube, dass es nur einen einzigen Spieler, und zwar KD, gibt, um den du jetzt deine Franchise aufbauen möchtest, wenn du jetzt anfangen würdest. Ich sage, du nimmst eher Anthony Davis als LeBron. Ich weiß nicht, vielleicht sagst du gleich nochmal was dazu, noch ein Stat zu ihm. Letzte Saison hat er 70% direkt unterm Korb getroffen, aber nur 40,9% 3-10 Fuß vom Korb entfernt. Wenn man sich die Preseason anschaut, der hat einen Jumper, der ist halt weich wie irische Butter. wir hatten ja vorhin über Dwight Howard gesprochen, ne? Und ihr werdet ja auch wahrscheinlich alle, die ihr gerade zuhört, Inside NBA auf TNT gucken, wo Shaq unter anderem mit Kenny und so weiter sitzt, ne? So. Shaq redet immer davon, dass ein dominanter Big Man wie Dwight Howard 25-15 oder 28-15 oder sowas schreibt er ihm immer zu, das muss ein Big Man averagen, wenn er wirklich dominant in der Liga sein will. Und genau das wird irgendwann Anthony Davis sein, und zwar nicht Dwight Howard. Anthony Davis, du hast gerade gesagt, der Typ, was dazu noch kommt, zu seiner Defense, zum Rebounding, zum Scoren, zu seinem, der kann halt, der hat Ballhandling wie ein Point Guard. Ich glaube, der hat in der Highschool sogar teilweise mal Guard gespielt, bevor er halt so 7,60 Meter groß geworden ist und seine Kleiderschrankfigur gekriegt hat. Ballhandling, Shooting, Passing Game, Defense, ich gebe dir da völlig recht. Also natürlich wäre das vielleicht vor 3-4 Jahren noch anders gewesen, aber jetzt aktuell, wenn ich mir aussuchen dürfte, und das vielleicht schon mal als kleine Preview aufs Managerspiel, wozu wir euch einladen werden, um Anthony Davis baust du deine Franchise auf. Ja, deshalb auch vielleicht so ein bisschen Schocker. Meist bin ich ein bisschen zurückhaltend, was so die Predictions betrifft, und sage, ja, ein Spiel besser, ein Spiel schlechter. Halte ich fest, ich sage, dass Pelicans, my bad, dieses Jahr 8 Spiele mehr gewinnen. Ich sage, dass die 42-40 sein werden. Über 500. Und ich sage gleichzeitig, dass meine Wette, das ist gleichbedeutend mit dem meistverbesserten Team der ganzen Liga, was die Wins and Losses betrifft. Wette nehme ich an. Prediction über 500 habe ich sie nicht. Ich habe es aber tatsächlich auch besser, weil ich glaube, so ein Verletzungspech kannst du nicht zweimal in Folge haben. Ich habe sie bei 40 Siegen. Ist immer noch unter 500. Ist vielleicht ein bisschen konservativer als das, was du getippt hast. Aber sich um 6 Siege zu verbessern, ich kann mir vorstellen, dass es ein Team gibt im Osten, die sich deutlich mehr verbessern werden, wo jetzt dieser besagte LeBron James spielt. Aber ja, also 40 Siege, 42, dafür brauchst du dich nicht zu schämen. Und da ist Entwicklungspotenzial ganz groß nach oben. Für die Playoffs wird es nicht reichen, aber eine Verbesserung von 6 Siegen ist aller Ehren wert, glaube ich. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ich nehme an, dass dein Player to Watch auch Anthony Davis war. Richtig. Ja, insofern sind wir, glaube ich, durch. Deine Wette. Meine Wette. Nachdem ich mir diesen Fauxpas geleistet habe, Anthony Davis weniger Block-Attribute zuzuschreiben als Noel in einer geistigen Umnachtung, vielleicht hatte ich den Tag vorher gesoffen, ich weiß es nicht mehr, sage jetzt, um meine Reputation wieder herzustellen, Anthony Davis wird Defensive Player of the Year. Ich dachte, ich wollte gerade schon abgelehnt rufen, weil ich dachte, du sagst, er führt sie wieder bei den Blocks an, weil ich es auch glaube. Defensive Player of the Year. Nehme ich an. Ich nehme das Feld sozusagen, das ist für mich natürlich jetzt sehr komfortabel, einfach zu sagen, nehme ich an, und es wird irgendwer anders. Man hat aber gesehen, dass es halt häufig oder nur sehr, sehr selten Perimeter Defender werden. Also es wird meist ein dominanter Big Man. Ich glaube, dass Dwight Howard wieder da ein Wörtchen mitreden wird dieses Jahr, weil ich ihn sehr, sehr dominant sehe. Gerade unterm eigenen Korb. Insofern kann es durchaus sein. Also für mich, als ich mir das überlegt habe, war tatsächlich auch so dieses Ausschlussverfahren unter den Centern erstmal, weil ich glaube auch, es wird ein Big Man. Ibaka ist für mich der gefährlichste Kandidat. Marc Gasol ist vielleicht nicht sexy genug für die Liga, um wieder einen Award zu geben, auch wenn er es bei den Stats, die wir gerade vorgelesen haben, verdient hätten. Roy Hibbert, tschüss. Dwight Howard sehe ich nicht besser als Anthony Davis. Tyson Chandler sehe ich ein bisschen älter. Ja, und ich glaube, Joakim Noah, geben sie es nicht ein zweites Mal. Insofern, die NBA weiß auch, wer in Zukunft das Gesicht der Liga ist, auch wenn er für sein Gesicht noch einiges machen muss. Aber die Unibrow wird in meinen Augen Defensive Player of the Year. Ja, ich glaube, da hast du einen ganz guten Case gemacht gerade. Kommen wir zu dem letzten Team, dem Champion, den San Antonio Spurs, den immer totgesagten, immer wieder aufgestandenen Pseudo-Zombies der Liga. Wie Kellerassin, sagst du. Und das ist alles positiv gemeint. Wir verbeugen uns vor den Champions nach wie vor. Und ich glaube, wir sind nicht so töricht zu sagen, dies ist das Jahr, wo San Antonio zusammenbricht. Das passiert jedes Jahr. Ich glaube, die letzten 5-6 Jahre. Ja, jetzt sind die Jungs zu alt und wer soll den Staffelstab übernehmen? diese Frage zumindest ist ein bisschen beantwortet mit dem Finals-MVP. Klar, man wusste nicht so recht, wie man es geben sollte, glaube ich, aber es ist ein richtiges Zeichen, dass man sehen wird, dass das Team immer mehr Kawhi Leonard gehören wird. Ja, absolut. Ich hätte mir wirklich gewünscht in den Finals, dass das Team den Finals-MVP gekriegt hat, weil ich glaube, es wäre noch nie so gerechtfertigt gewesen, wenn die NBA das einfach mal gemacht hat, ähnlich so wie so ein Co-MVP beim All-Star-Game oder so, dass man sagt, die San Antonio Spurs sind der MVP der Finals. Was das für ein Arschtritt für Miami gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber im Grunde ist es verdient, weil wenn Kawhi Leonard LeBron so auf den Sack geht, dass er eben nicht der dominante Spieler der Serie werden kann, sondern dass ein Team, dass sich zeigt, dass ein Team besser als ein Superstar ist, dann hat Kawhi Leonard das verdient. Und ja, also wie gesagt, nicht tot zu kriegen wie Kellerasseln, das ist wirklich positiv gemeint. Jeder sagt, wie du gerade sagst, jeder immer, ja, jetzt sind sie zu alt und das wird das Jahr. Wir werden es gleich zumindest in meiner Prediction hören, das ist wieder nicht das Jahr, ganz ehrlich. Ja, also ich habe es so ein bisschen zusammengefasst als Dinner for One Syndrome. Same procedure as every year. Nice. Insofern sehe ich das ähnlich wie du. Was haben sie gemacht letztes Jahr und wie haben sie es geschafft, dieses Star-Ensemble, das wir so seit zig Jahren kennen, so frisch zu halten und tatsächlich diese Tour de France durchzuziehen bis in die Finals mit einem Sieg. Sie haben es vor allem dadurch geschafft, dass sie Spiele früh entschieden haben. Sie haben das höchste Point-Differential der Liga mit 7,7 Punkten im Durchschnitt, die Spiele mehr für sich entschieden haben, die sie mehr Punkte erzielt haben als der Gegner. Und das ist sogar noch, wenn sie im vierten Viertel, weiß ich nicht, wie viele Spiele ihre Backups spielen lassen konnten und dass Timmy irgendwie nur 25 Minuten spielt. Und dass dann eben auch Spieler wachsen können in der Regular Season. Patty Mills, Danny Green, Kawhi, Boris Diaw, der heimliche Finals-MVP der Herzen. Das sind Spieler, die dann eben wachsen können und auch komfortabel mit dem System sein können, sodass sie dann in den Playoffs Leistungen abrufen können, ein, zwei Spiele pro Serie, die dann eben dazu führen, dass du gewinnst. Ja, und abseits der Regular Season war es die höchste Point Differential, die es jemals in einer Finals-Serie gegeben hat. Insofern, das spricht nochmal für die Frische, für das Minutenmanagement und das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich das, was ich Greg Popovich am höchsten anrechne, dass er sagt, ich brauche diese Spiele in der Regular Season auch auf die Gefahr hin, die zu verlieren, obwohl ich Vertrauen in meine Jungs habe, wo Paddy Mills das Heft in die Hand nimmt, Danny Green das Heft in die Hand nimmt, meinetwegen sogar ein Thiago Splitter, Matt Bonner, wie sie alle heißen, Boris Diaw, weil wenn in den Finals was Unvorhergesehenes passiert und Manu schießt mal 4 von 15, dann brauche ich eben genau diese Jungs und die müssen das irgendwo mal trainiert haben. Und es ist immer was anderes, das in der eigenen Halle, auf dem Freiplatz, das kennt ihr selber, zu trainieren, als in Game-Situationen. Und dass er diese Situation immer mal wieder über mehrere Wochen schafft in der Regular Season, ist eigentlich das, warum ich sage, der Coach of the Year letztes Jahr war gerechtfertigt. Die Minuten zum einen, die Rollenspieler zu verantwortungsbewussten, verantwortungstragenden Spielern zu machen, das ist die eigentliche Leistung, finde ich. Und da kann man meiner Meinung nach den Hut nicht oft genug vorziehen. Ja, definitiv. Wenn wir uns die Offseason anschauen, wir haben bei den Abgängen niemand stehen. Ich habe nochmal geguckt, also es kann natürlich sein, dass sie sich jetzt im Laufe der du sagst die Putzfrau, dass sie sich jetzt im Laufe der Preseason noch von dem einen oder anderen nicht komplett garantierten Vertrag trennen. Harrison Baines wäre da zum Beispiel jemand, oder Ayers auf der so auf der Depth Chart als dritter Power Forward. Das wird sich zeigen, auch was sie mit den Picks machen. Das tut mir als Dallas-Fan ein bisschen weh, immer zu sehen, was halt San Antonio immer mit ihren Picks halt raushaut. Ein Finals-MVP gedraftet. Die haben Manu Ginobili an 60. oder 59. Stelle. Hall of Fame. Tony Parker an 28. Pick. Gut, Tim Duncan haben sie gecheatet, First Pick, aber ist halt Franchise Cornerstone, musst du machen. Aber dann hast du halt auch Rollenspieler, die du einfach holst. Du holst einen Danny Green, der in Cleveland halt irgendwie an der Seitenlinie mit LeBron getanzt hat und der wird einer der besten 3&D-Spieler der Liga. Und deshalb habe ich Angst, weil die Spurs hatten 3 Picks dieses Jahr. Den 30. und letzten Pick der ersten Runde. Kyle Anderson, Shooting Forward. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt von ihm. Sehr vielversprechend, spielintelligent. Ich sag dir, der wird definitiv in ein paar Jahren da eine super Rolle einnehmen. Sie hatten 2 Second-Round-Picks, den vorvorletzten und den letzten Pick des gesamten Drafts und da habe ich einfach Angst, dass einer von den beiden richtig gut wird. Das ist gefährlicher, als wenn Dallas oder New York unter den Top 10 draften. Wenn du so willst, ist der 30. Wenn Manu Ginobili 59. Pick oder was immer war in der zweiten Runde in die Hall of Fame gegangen ist, wie gut muss dann der 30. Pick der ersten Runde sein? Ja, du sagst es. Sie hat ein bisschen Glück, dass Patty Mills sich tatsächlich verletzt hat in der Offseason, kurz bevor er vielleicht Offers von anderen Teams bekommen hätte. Spricht aber auch wieder für die Spurs, dass sie ihm dann trotzdem einen ansehnlichen Vertrag gegeben haben, der sich sehen lässt. Klar, er hätte mehr verdienen können, aber ist, glaube ich, eine gute Situation für beide Seiten. Insofern haben sie da wichtig, ich glaube, Matt Barner haben sie auch noch resigned. Als Boris Diaw, als erster Zugang im Team steht bei mir aber auf dem Zettel Ettore Messina. Die Basketball-Liebhaber unter euch werden ihn kennen. Eine Euroleague-Legende, ein Coach, hat 4-mal die Euroleague gewonnen schon. Dass so einer überhaupt sich das antut, Assistance-Coach zu werden, spricht gleichzeitig einfach wieder für diese Kultur, die San Antonio hat. Er ist Assistant-Coach jetzt bei den Spurs, hätte Millionen verdienen können als Coach bei jedem Verein in Europa. Ist ein Wahnsinns-Coach, hat ein Elefantenhirn für Basketball und das ist einfach ein Zugang, ist wichtiger als ein First-Rounder meiner Ansicht nach. Wusste ich jetzt tatsächlich nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm, finde ich aber super geil. Wo du gerade die Kultur angesprochen hast, ich habe letztens es gibt ja in der NBA immer sogenannte Beatwriter. Das sind die, die für die Teams spielen und für die Teams schreiben und die Teams auch wirklich verfolgen. Und natürlich bin ich da bei den Knicks bei den meisten dran und gucke immer auf Twitter oder auf Facebook oder sonst wo, was die so schreiben. Da hat einer, Frank Isola heißt der, ganz interessant, fällt mir jetzt gerade eingeschrieben, diese Winning Culture, die San Antonio hat. San Antonio ist seit gefühlt 260 Jahren Contender in der NBA. Warum, wenn es um große Free Agents geht, die immer sagen, wir wollen zu einem Contender, warum fällt nie der Name San Antonio? Warum stellt sich keiner mal hin und sagt, wisst ihr was, OKC, wisst ihr was, Miami, wisst ihr was, Golden State und wie sie alle heißen, ich will nach San Antonio. Du hast die beste Kultur, du hast den besten Trainer, du hast Veteranen, du hast alles, Hall of Famer, alles, was du willst an einem Basketballverein, findest du in San Antonio und irgendwie in der Free Agency, vielleicht machen sie es auch einfach schlauer und posaunen das nicht immer so raus, an wem sie dran sind. Ich glaube, diese Offseason waren sie einmal kurz im Gespräch für Pau Gasol und sonst relativ wenig. Es muss natürlich auch immer ein Spieler sein, der zu San Antonio passt, aber irgendwie fände ich es mal geil, wenn so ein richtiger Superstar, stell dir mal vor, 2016, alle reden über Kevin Durant und der sagt, ja, alle reden darüber, ja, vielleicht L.A. oder New York oder Washington oder was weiß ich und der sagt, nee, ich will zu Popovic, Punkt. Ja, das wäre stark. Ich habe mir gerade mal das Handy gezückt von mir. Ich habe letztes Jahr irgendwann einen Screenshot gemacht, als ich bei Bleacher Report ein bisschen war in der App. Das fand ich unfassbar. Und zwar folgendes. Der Screenshot ist getitelt mit 50 Win Seasons, also 50 Win Seasons. Tim Duncan hat in 17 Saisons 50 Wins eingefahren. 26 Teams in der NBA haben 15 oder weniger in der gesamten Geschichte ihrer Franchise. Die New York Knicks haben in 68 Saisons 13, die Houston Rockets in 47 9 und die Golden State Warriors in 68 Saisons 4. Das ist halt der Hammer. Insofern, ich weiß nicht, wenn wir jetzt noch ein bisschen über den Ausblick sagen wollen, gibt's vielleicht ein bisschen Smallball mit Kawhi auf der 4, habe ich mir aufgeschrieben, weil du bist ein bisschen dünn im Frontcourt. Klar, du hast Thiago Splitter, Tim Duncan, Boris Diaw, du hast ein paar junge Spieler, die sich beweisen, aber ich sag, komm ein bisschen drauf an, sehen wir vielleicht mal Kawhi auf der 4 mit ein bisschen Smallball. Ja, und sonst gibt's da nicht viel zu sagen. Mein Player to Watch, tat ich mich ein bisschen schwer, einen rauszunehmen, ist Boris Diaw, einfach weil er so schön anzusehen ist. Auch vom Körperbau her, hat in den Finals 6 Punkte, zwar nur 8,6 Rebounds und 6 Assists und er hatte halt so Statlines wie 6, 9 und 8 ungefähr jedes Spiel und ich fand es halt echt total cool. Ja, also in den Finals jetzt letztes Jahr, muss ich sagen, habe ich gemerkt, wie ich mich als Basketballfan auch gewandelt habe. Früher, wenn du so angefangen hast, Basketball zu gucken, keine Ahnung, mit 12, 13 Jahren, du wolltest Dunks sehen, du wolltest Dreier sehen, du wolltest Crossover sehen, Trash-Talk sehen und so weiter. Auf San Antonio hatte ich keinen Bock. Mein Bruder und ich haben uns sogar darüber lustig gemacht, dass wahrscheinlich die Spieler geohrfeigt werden im Training von Popovic, wenn sie danken. Aber jetzt, was ich gesehen habe in den Finals und ne, man wird selber ein bisschen älter, ist das vielleicht der sexyste Basketball, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Dieses Passing Game. Ich habe mir auch noch mal ein paar Stats aufgeschrieben. Nummer 1 in der Liga Assists per Game. Nummer 1 in der Liga 3-Point Percentage. Nummer 1 in der Liga Field Goals. Nummer 2 in der Liga Field Goal Percentage. Bei den Gegnern Nummer 1, die Dreier zu verteidigen, sowohl in Dreier pro Spiel als Dreier Attempts pro Spiel. Wahnsinn. Geile Defense, geile Rotation, geiles Passing Game. Jeder macht, was er soll. Ja. Kurzum, 60 Siege, 22 Niederlagen. Du sagst gerade, du hast es auch. Wieso zwei Siege weniger? Ich weiß nicht, kann man sich drüber streiten? Einfach Minuten. Die Spurs sind dafür bekannt, bei Back-to-Backs einfach zu sagen, okay, wir spielen heute ohne Tony Parker, Manu Ginobili und Tim Duncan und gewinnen wahrscheinlich sogar das Spiel. Ich glaube an sie und never count them out. Geil, sogar in der Preseason, jetzt haben sie sich Hate deswegen aufgezogen. Greg Popovich musste sich rechtfertigen, warum er gegen Phoenix die Jungs alle nicht spielen hat lassen. Er sagte irgendwann, ey, ganz ehrlich, Leute, jetzt bleibt mal auf dem Teppich. Der eine war verletzt, der andere dies, der andere das. Ich find's halt so geil, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es im letzten Jahr war oder vor das Jahr, nationwide Übertragung in den USA gegen Miami in Miami, alle wollten das Spiel sehen und der lässt die drei Jungs sitzen und scheiß drauf. Die Finals haben ihm recht gegeben. Pech, für was anderes muss er sich in meinen Augen nicht rechtfertigen. Wenn du dir Tickets für dein Team kaufst, spät in der Saison und die spielen gegen die Spurs, erwarte nicht, einen von den dreien zu sehen. Punkt. Erwarte aber wahnsinnig geilen Basketball zu sehen, trotzdem. Du sagst es, du hast ja auch bei 60 Siegen meine Wette, die letzte Wette, die wir haben, danach schreiben wir sie auch alle auf und posten sie mal online, damit ihr einen Überblick habt und uns eventuell auslacht in spätestens 2 Monaten. Ich sag, trotzdem gibt's nicht die Anerkennung und es gibt nur einen All-Star, der aus San Antonio kommt und ich weiß nicht, wer es ist. Ist es Kwahi? Ist es Tony? Ist es Timmy? Die nehme ich mal ausnahmsweise an, wenn du mir sagst, wer es ist. Kawhi Leonard. Ja, okay. Nehme ich an. In den Finals war er natürlich überragend, aber was hat er letztes Jahr? 12,8, 6 und 2. Naja, für einen All-Star reicht mir das nicht, aber ja, von so einem guten Team müssen sie einen nehmen, also vielleicht hast du recht, ich sag nein. So. Was ich dir als Wette anbiete, ist eine Minutenwette. Wie kann es anders sein bei San Antonio? Letztes Jahr, Tim Duncan 29,2, Tony Parker 29,4, Manu Ginobili 22,8. Heißt also jeder mal knapp und mal deutlich unter 30 Minuten. Ich sage, dadurch, dass Boris Diaw, Patty Mills, Kawhi Leonard, Danny Green und Thiago Splitter größere Rollen spielen, wird keiner der Big Three über 25 Minuten in diesem Jahr. Nehmt es mir nicht übel, wenn jetzt gleich die Mathefüchse bei euch rauskommen und das mal zusammenrechnen und sagen, geht gar nicht. Mag sein, dass die Mühe habe ich mir tatsächlich nicht gemacht. Dann mache ich einfach einen Case auf, dass Boris Diaw 42 spielt oder so. Aber ich sage tatsächlich, keiner der Big Three über 25 Minuten. Einfach aus dem Grund, weil sie älter geworden sind. Und wenn man sieht, was sie in den Finals bringen können, wenn sie fresh sind, dann würde ich darauf vertrauen. Und der Supporting Cast ist jetzt nicht so schlecht, dass ich glaube, dass es da trotzdem einen großen Einbruch geben wird. Bist du dir sicher, dass du Tony Parker damit einbeziehen möchtest? Nein. Also es gab halt letztes Jahr schon einen Wahnsinnsaufschrei, dass er unter 30 Minuten gespielt hat. Also ich glaube, es wäre realistisch zu sagen, halt Tim Duncan und Manu spielen unter 25. Wäre das dann deine Wette? Die beiden unter 20, Parker wieder unter 30. Okay, ja, das wäre krass. Also die nehme ich an, weil ich glaube... Nee, ja, doch, hast du gesagt, aber es ist unter 25. Wäre schon schwierig, Tim Duncan unter 25 zu spielen oder 25 halt. Ne? Also ich glaube, dass er da noch ein bisschen länger dran muss, einfach um die nötigen Siege in engen Spielen ranzuholen. Da kann er auch euch mal 35 Minuten spielen. Deshalb nehme ich diese letzte unserer Wetten an. Ja, vielleicht als kleinen Ausblick. Erstmal, das war's von uns für die Previews. Die Podcasts waren alle jetzt ein bisschen länger, es hat sich irgendwie so über eine Stunde eingependelt. Ich glaube, in Zukunft werden wir uns ein bisschen kürzer halten. Da wird es nicht ganz so viel zu reden geben, vielleicht ein kleiner Teaser, was machen wir so in der Saison. Jetzt nächste Woche, wie gesagt, erstmal die Awards, der Award-Pod. Während der Saison könnt ihr abstimmen, welches Team wir für eine Woche adoptieren. Das wird neu sein, da könnt ihr abstimmen bei uns auf Facebook. welches Team ihr uns sagt, dass wir mit besonderen Augen und besonderem Augenmerk gucken wollen, sollen und analysieren dann im Pod. Und ja, ich glaube, wir freuen uns, dass es jetzt nochmal ein bisschen Change gibt und ein bisschen losgeht jetzt. Ja, absolut. Eingangs hatte ich schon gesagt, so witzig und so cool die Previews auch waren, aber es muss halt endlich losgehen. Ich will jetzt tatsächlich auch wissen, ob wir die letzten 6 Wochen nur Unsinn erzählt haben oder nicht. Ja, du hast gesagt, auf das Team adaptieren, ich glaube, ist eine ganz coole Sache, freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Awards. Wir werden noch einige Awards haben, die von der Liga so nicht überreicht werden. Freut euch darauf, das sind unsere eigenen Awards. Denkt an das Voting, wenn es um die Awards geht, und denkt bitte, das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, nachdem ihr abgestimmt habt für eure Awards auf unserer Webseite fromdowntown.de, steht ein kleiner Hinweis, dass ihr dann unseren Facebook-Post dazu liken sollt. Nur dann wissen wir, dass ihr bei dem Gewinnspiel mitgemacht habt. Ich glaube, wenn man sich die Statistiken anguckt, haben das einige Leute nicht gemacht. Holt das gern noch nach. Wir verschicken einen schönen Preis. Wir haben es extra so gehandelt, dass ihr das auf Facebook liken sollt, weil wir nicht möchten, dass ihr euch erst bei uns einwählen müsst auf der Webseite und. Wir wollen es so einfach wie möglich halten. Insofern, wenn ihr was gewinnen wollt, dann liked das auf Facebook und gut ist. Ganz wichtig, wo wir euch auch in Zukunft mit einbeziehen wollen, ist unser Managerspiel. Ich habe es gerade schon mal gesagt, wir wollen selber wissen, ob wir nur Unsinn erzählt haben. Ihr wollt aber wahrscheinlich auch wissen, ob wir tatsächlich das vorgeben, was wir an Fachwissen meinen, zu haben. Insofern würden wir euch gerne einladen, mit uns auf Crossover Online in eine Division einzutreten. Ihr findet die Division ab sofort unter From Downtown Podcast auseinandergeschrieben, also großes From, großes Downtown, großes Podcast. Gibt kein Passwort, wir beide sind schon drin in der Division. Natürlich ist es so, dass die Liga am 28. und 29. losgeht. Insofern bis dahin müssen die Teams stehen. Vielleicht habt ihr schon welche gemacht. Kommt gerne rein. Und dann wollen wir mal sehen, wo der Hammer hängt. Wir werden uns natürlich jede Woche darüber austauschen, wer von uns das coolere Team hat. Wir tauschen uns gerne mit euch aus. Schickt uns Feedback. Ja, wir freuen uns einfach drauf. Ich glaube, Fantasy-Basketball gehört für jeden Basketball-Fan genauso dazu, wie die Spiele zu gucken. Insofern wollen wir das auch bei uns im Podcast nicht missen. Ja, kommt dazu, stellt ein geiles Team hin und gucken wir mal, ob ihr besser seid als wir, ob wir besser sind als ihr. Schauen wir uns mal an. Ja, wir schreiben euch auch nochmal einen Link in Post auf Facebook. Also ihr findet das Ganze unter crossover-online.de, ist so eine Basketball-Community, die meisten kennen es wahrscheinlich von euch. Ihr habt 15 Spieler, die ihr picken müsst und ein Budget von 60 Millionen Euro. Die Spieler werden gewertet, je nachdem wie viel Fantasy-Punkte oder wie gut sie in echt sind. Desto teurer sind sie dann auch, kommt in die Division. Wir freuen uns auf ein bisschen Trash-Talk, dann zeigt uns mal, wo der Hammer hängt. Ja, und damit sind wir durch mit Folge 6. Wir hören uns dann in Richtung Saisonstart, hören uns dann, wie gesagt, mit den Awards, mit dem Managerspiel. Seid dabei, wir würden uns wirklich freuen, den einen oder anderen in der Division begrüßen zu können. Insofern haltet Ausschau nach uns, wir halten Ausschau nach euch in den bekannten Foren auf der Webseite, Facebook, Mixcloud, ihr kennt die ganze Geschichte. Und bis zum nächsten Mal. From Downtown.